Deutschlandfunk, Hintergrund, Politik. Heute der globale Kampf um Ressourcen, Energiepolitik auf dem Prüfstand. Eine Sendung von Matthias Rumpf. Der Schock saß tief, als im Oktober 1973 Saudi-Arabien und 6 weitere OPEC-Staaten der Welt den Ölhahn zudrehten. Aus Protest gegen die Unterstützung der USA und der Niederlande für Israel im Yom Kippur-Krieg schränkten sie die Förderung ein und verdoppelten den Preis für ein Fass Öl auf gut $5. Wenige Monate später mussten für ein Fass bereits $12 bezahlt werden. Die Folgen waren dramatisch. In der Bundesrepublik verdoppelte sich die Arbeitslosigkeit und die Weltwirtschaft stürzte in eine tiefe Rezession. Der Ölpreis dieser Tage erinnert fatal an die Situation Mitte der 70er Jahre. Mehr als verdreifacht hat sich der Preis pro Fass seit 2002. Und berücksichtigt man die Inflation, dann ist Öl zwar noch nicht so teuer wie nach der iranischen Revolution 1979, die Preise haben aber längst die Marke nach dem ersten Ölpreisschock überschritten. Auch wenn die Auswirkungen nicht so drastisch sind, wer Auto fährt oder mit Öl heizt, ächzt heute wie damals unter den hohen Preisen. Und der Wirtschaft wird die neue Energierechnung wohl einige Prozent an Wachstum kosten. Hier enden allerdings die Parallelen zwischen der Ölkrise 1973 und der Lage heute. Denn anders als vor 30 Jahren hat niemand aus politischen Gründen den Ölhahn zugedreht. Noch ist die weltweite Ölproduktion merklich gesunken, trotz der Wirbelstürme im Golf von Mexiko in den vergangenen Monaten. Es ist vor allem die rasant gestiegene Nachfrage, die die Preise treibt. Sie kommt vor allem aus Asien. Alleine von 2003 bis 2004 stieg der weltweite Ölverbrauch um 3,6%. Zu schnell, um ausreichend Förderanlagen, Tanker und Raffinerien für den neuen Bedarf zu bauen. Und Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Glaubt man dem jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur in Paris, dann wird die Nachfrage nach Öl und auch nach Erdgas weiter rasant steigen. Faith Birrell, Chefökonom bei der IEA. Im Weltenergiebericht 2005 schauen wir uns an, wie sich das globale Energiesystem in den kommenden 25 Jahren entwickeln wird. Was wir sehen, ist, dass der Öl- und Gasverbrauch bis 2030 stark steigen wird. Der Ölverbrauch wird vor allem durch eine höhere Nachfrage im Transportsektor zunehmen und der Gasverbrauch vor allem bei der Produktion von Elektrizität. Bis 2030, so die Prognosen der Energieagentur, wird der weltweite Ölverbrauch um die Hälfte steigen, der Gasverbrauch gar um 75%. Selbst wenn die Verbraucherländer sich ernsthaft ans Energiesparen machen oder Alternativen wie Wind, Sonne oder Biomasse konsequent fördern. Öl und Erdgas werden mit einem Anteil von über 2/3 über die nächsten 25 Jahre den Weltenergiemarkt dominieren. On the other hand, their own domestic production, their domestic supply will decline. Gleichzeitig wird die Binnenproduktion zurückgehen. Wir sehen, dass schon jetzt die Ölproduktion in der Nordsee zurückgeht und auch die Gasproduktion wird sich in den kommenden 10 Jahren reduzieren, sodass die Differenz zwischen heimischer Nachfrage und Produktion mehr und mehr von anderen Ländern getragen werden muss. Die EU wird im Jahr 2030 statt heute 20 gerade noch 5% ihres Erdölverbrauchs selbst fördern. Es gibt viele Regionen, in denen heute nach Erdgas und Erdöl gesucht wird, sei es vor der Küste Brasiliens, wo mittlerweile in einer Tiefe von 2000 Metern nach Öl gebohrt wird, oder die Ölsände in Kanada, die wie Braunkohle im Tagebau gewonnen werden. Die hohen Preise haben rund um die Welt gigantische Investitionen ausgelöst, nachdem mit Öl und Gas in den 80er und 90er Jahren kaum Geld zu verdienen war. Doch all diese neuen Förderstätten werden allenfalls versiegende Quellen wie die der Nordsee ersetzen. Die wachsende Nachfrage können sie nicht stillen. Enno Haags von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es ist heute schon so, dass außerhalb des Gebietes der Sowjetunion, der ehemaligen Sowjetunion und des Mittleren Ostens Förderung nicht mehr erhöht werden kann. Russland, Zentralasien, der Kaukasus, der Nahe Osten und bis zu einem gewissen Grad Nordafrika. Das sind die Regionen, die noch über genug Reserven verfügen, um den steigenden Energiebedarf zu decken. Dort lagern über 2/3 der wirtschaftlich ausbeutbaren Ölreserven und 3/4 der weltweiten Gasreserven. Diese Konzentration hat weitreichende Konsequenzen für den Energiemarkt. Denn anders als in den 70er Jahren, als Europa mit der Ölförderung in der Nordsee die Abhängigkeit vom Persischen Golf verringern konnte, wird das heute nicht mehr gelingen. Die eigentliche Bruchstelle für Saudi-Arabien ist heutzutage nicht mehr das Problem der 80er. Als der Ölpreis extrem hoch war, haben wir westlichen Verbrauchernationen es geschafft, Ölproduktionen aus anderen alternativen Weltgegenden herbeizubringen. Heute ist es sehr unwahrscheinlich, dass das nochmal gelingen wird. Das heißt, die OPEC befindet sich heute in dem für sie fantastischen Zustand, dass der hohe Ölpreis ihr keine westliche Konkurrenz bringen wird. Mit der Folge, sie muss nicht unbedingt, wenn sie nicht will, im selben Maße ihre Produktion ausweiten, wie wir das gerne hätten. Die Macht über den Ölpreis fällt also an die OPEC und damit an die Staaten am Golf zurück. Diese Länder sind es auch, die gemeinsam mit Russland die immensen Investitionen schultern müssten, um die Ölförderung an die steigende Nachfrage anzupassen. Eine gewaltige Summe von 1,5 Billionen US-Dollar wäre dazu nach den Schätzungen der IEA alleine in den Golfstaaten nötig. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das Geld nicht fließen könnte. Noch einmal Faith Birrell von der IEA. Some of those countries wouldn't like to increase the production. Einige dieser Länder wollen ihre Produktion nicht erhöhen und hätten lieber höhere Preise am Ölmarkt. Einige würden Öl für andere Dinge nutzen. Andere Länder wiederum würden gerne ihre Produktion erhöhen, haben aber keinen Zugang zu Kapital. Und es gibt eine Tendenz in diesen Staaten, dass sie sagen, das Öl ist unsere nationale Reserve und sie müssen es für die nachfolgenden Generationen bewahren. Das ist natürlich legitim. Denn es sind ja alles souveräne Staaten, die tun können, was sie wollen. Die IEA argumentiert zwar, dass sich die Ölstaaten selbst schaden würden, wenn sie nicht ausreichend in Förderanlagen investieren. Denn weniger Förderung bedeutet insgesamt auch weniger Einnahmen, selbst wenn der Preis durch knappes Öl steigt. Doch Geld muss nicht das einzige Motiv sein, das die Ölstaaten davon abhalten könnte, die Welt ausreichend mit Öl zu versorgen. Rudolf Adam von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Erpresserisch wäre vielleicht eine Übertreibung, aber ich sehe eine politisch mitbedingte Wahlmöglichkeit der präferierten Lieferbeziehungen. Diese Länder können zunehmend wählen, ob sie nach Europa, ob sie nach Amerika, ob sie nach Indien oder nach China liefern. Und sie können ihre Lieferungen mit anderen Bedingungen verknüpfen und sich auf diese Weise politische oder auch nicht politische Vorteile verschaffen. Trotz der zunehmenden Abhängigkeit hat Europa, was die Ölimporte angeht, zumindest gegenüber Amerika und Asien einen Vorteil. Der Ölverbrauch wird voraussichtlich nicht weiter steigen. Bei Erdgas dagegen, dem zweitwichtigsten Energieträger, ist die Entwicklung weit dramatischer. Europas Gasimporte werden sich bis 2030 nahezu verdoppeln, weil die eigene Produktion zurückgeht, vor allem aber, weil der Verbrauch dramatisch steigt. Joachim Ziesing vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zum Siegeszug des Energieträgers Erdgas. Wir haben schon eine relativ große Gassättigung, wenn man will, in den Bereichen der privaten Haushalte und der Industrie. Wo das Gas in Deutschland noch eine relativ geringe Rolle spielt, ist im Stromsektor. Das sind nur rund 10% der gesamten Stromerzeugung. Und insgesamt am gesamten Energieverbrauch haben wir einen Anteil von ungefähr 23%. Das heißt, beim Stromsektor ist noch auch viel Potenzial, wenn man will. Und wir haben tatsächlich in den nächsten Jahren ja die Entscheidungsnotwendigkeiten angesichts der ganz großen Ersatzinvestitionsnotwendigkeiten im Kraftwerkssektor, dass bei diesen Ersatzinvestitionen, ich glaube, das Gas auch eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. In der gesamten EU muss in den kommenden Jahren ein Großteil der Kraftwerksleistung ersetzt werden. Alte Kohlekraftwerke gehen vom Netz und Kernkraftwerke werden vorzeitig abgeschaltet. Noch ist zwar nicht ausgemacht, wie viele der neuen Kraftwerke tatsächlich mit Erdgas betrieben werden, doch Gas wird schon deshalb zum Zuge kommen, weil es gegenüber der in Deutschland vorherrschenden Kohle einen entscheidenden Vorteil hat. Joachim Ziesing sagt weshalb. Also das Gas hat ja von allen fossilen Energieträgern den außerordentlich schönen Vorteil, dass es ein relativ kohlenstoffarmer Energieträger ist. Das heißt, er ist relativ zu den anderen fossilen Energieträgern mit sehr geringen Emissionen verbunden. Insofern ist es unter klimaschutzpolitischen Gesichtspunkten natürlich höchst wünschenswert. Noch wünschenswerter wäre es freilich, wenn Wind, Sonne und andere erneuerbare Energiequellen die alten Kohle- und Atomkraftwerke ersetzen könnten. Doch dafür geht die Entwicklung nicht schnell genug. Zwar ist in Deutschland in den letzten Jahren der Anteil der Erneuerbaren auf gut 1% des Energieverbrauchs gewachsen, doch das wird nicht reichen, um bis zum noch gültigen Atomausstieg im Jahr 2020 den Strom aus der Kernkraft zu ersetzen. Die Folge? Klimaschutz und Atomausstieg zusammen werden die Importabhängigkeit für Energie drastisch erhöhen. Wenn Öl und Gas die Energieversorgung der kommenden Jahre dominieren und die Rohstoffe gleichzeitig aus immer weniger Quellen kommen, wie sollen die Verbraucherländer darauf reagieren? Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Thema Ressourcenversorgung längst Eingang in sicherheitspolitischen Analysen gefunden. Die Sicherheitsstrategie der EU von 2003 etwa nennt die wachsende Importabhängigkeit bei Energie als eine wesentliche Bedrohung. Und in den ebenfalls 2003 erlassenen verteidigungspolitischen Richtlinien des rot-grünen Verteidigungsministers Peter Struck heißt es unter dem Stichwort deutsche Sicherheit, Chancen und Risiken: Die deutsche Wirtschaft ist aufgrund ihres hohen Außenhandelsvolumens und der damit verbundenen besonderen Abhängigkeit von empfindlichen Transportwegen und Mitteln zusätzlich verwundbar. Ich habe die Passage damals auch mit großem Interesse notiert und es hat mich eigentlich gewundert, dass nicht stärker nachgefragt worden ist, was damit eigentlich gemeint ist. Ich lege es für mich persönlich so aus, dass er damit unter Umständen schon Szenarien im Auge hat, dass es irgendwo zu einer Handelsbarriere kommt und das erfordert, dass auch militärische Kräfte eingesetzt werden, um bestimmte Handelsrouten freizuhalten, um die Sicherheit bestimmter Transportwege, zum Beispiel von Pipelines, zu sichern, wenn diese beispielsweise Objekt von terroristischen Anschlägen werden. So der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Rudolf Adam. Blut für Öl. So direkt werden sich deutsche Soldaten auf absehbare Zeit wohl nicht für die Rohstoffversorgung einsetzen müssen. Indirekt sichert die Bundeswehr allerdings schon längst die Versorgungswege für Öl und Gas. Mit dem NATO-Einsatz Enduring Freedom am Horn von Afrika und dem Persischen Golf, der vor wenigen Wochen vom Bundestag verlängert wurde, beteiligt sich die Bundeswehr zumindest indirekt an der Sicherung der Rohstoffversorgung, auch wenn es bei diesem Einsatz in erster Linie um die Bekämpfung von Waffenschmuggel geht. Transportwege für Energie mag man mit Hilfe von Soldaten sichern. Wenn aber Staaten zerfallen oder durch innere Unruhen zerrüttet sind, dann hilft eine Armee nicht unbedingt weiter. Der Irak ist dafür ein augenfälliges Beispiel. Und am Golf gibt es eine Reihe von Staaten, die einer ungewissen Zukunft entgegensehen. Fast alle Länder leiden unter immensen sozialen Spannungen. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Und selbst in Ländern wie Saudi-Arabien gelingt es bei weitem nicht, für alle Arbeit zu schaffen. Auch die politischen Beziehungen sind keineswegs stabil. Dazu Rudolf Adam von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das ist sicherlich kein einfacher Prozess. Aber ich glaube, es ist im Wesentlichen darin besteht, vor allen Dingen die Beziehungen zur nachwachsenden Generation stärker auszubauen. Wir dürfen uns eben in diesen Ländern nicht auf die alten herrschenden Eliten stützen, sondern wir müssen suchen, dass wir rechtzeitig auch den Kontakt zu den neuen nachwachsenden Gruppierungen finden. Wie ein solcher Kontakt allerdings zu organisieren ist, ist noch völlig offen. Auch deshalb versuchen Deutschland und die EU, die Energieversorgung in Anlehnung an einen anderen Partner zu sichern. Mögen die Staaten am Golf den weltweiten Ölmarkt dominieren, für Deutschland ist Russland schon längst der wichtigste Lieferant. Ein Drittel seines Öl- und Gasverbrauchs bezieht Deutschland bereits von den Russen, Tendenz steigend. Die jetzt begonnene Erdgaspipeline unter der Ostsee ist Teil dieser strategischen Kooperation. Rainer Seele, Vorstand der BASF-Tochter Wintershall, die gemeinsam mit Ruhrgas und der russischen Gazprom die Pipeline baut, sieht darin auf jeden Fall einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Ich glaube, über viele, viele Jahre, über Jahrzehnte, hat sich die Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland bewährt. Sie ist geprägt von einer sicheren Erdgasversorgung und wir haben keinen Anlass, wenn wir zurückblicken, in irgendeiner Form daran zu zweifeln, dass auch in der Zukunft dieses Verhältnis eine gute Basis ist für eine sichere Gasversorgung. Russland war immer ein verlässlicher Partner, das ist unbestritten. Aber ein Konsument ist auch dann, wenn er mit seinem Supermarkt zufrieden ist, immer interessiert, dass es auch noch Alternativen gibt, damit nämlich dieser Anbieter nicht in ein Monopol kapitalistisches Gebaren gerät, indem er seine Marktmacht gegenüber dem Konsumenten ausnutzt. Dass Russland seine Position als Energiesupermarkt der EU ausnutzt, wie Friedemann Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik fürchtet, ist nicht ausgeschlossen. Die Entwicklungen im russischen Energiesektor sind zumindest zweischneidig. Auf der einen Seite ist mit der Wintershall zum ersten Mal ein ausländisches Unternehmen an der Erschließung von Gasfeldern in Russland beteiligt. Auf der anderen Seite hat der Kreml mit der Zerschlagung des größten privaten Ölkonzerns Yukos gezeigt, dass er ein starkes Interesse daran hat, die entscheidende Industrie des Landes unter Kontrolle zu halten. Und Russland versucht, potenzielle neue Anbieter vom europäischen Markt fernzuhalten. Mit den zentralasiatischen Staaten Turkmenistan, Kasachstan und Usbekistan, die über beträchtliche Gasreserven verfügen, hat der russische Gaskonzern Gazprom vor 2 Jahren langfristige Lieferverträge abgeschlossen, zu sehr vorteilhaften Bedingungen. Gazprom kauft das zentralasiatische Gas billig an der Grenze und transportiert es auf eigene Rechnung nach Europa. Doch wenn Deutschland die Abhängigkeit von den Golfstaaten nicht gegen die von Russland eintauschen will, was sind die Alternativen? Die großen Ölkonzerne bieten zumindest bei Erdgas eine Lösung an. Liquefied Natural Gas, kurz LNG oder Flüssiggas, heißt die Technik, mit der Gas auf minus 160 Grad abgekühlt wird und komprimiert auch per Schiff aus entfernten Produzentenländern zu den Verbrauchermärkten geliefert werden kann. Auch die Schwarz-Rote Koalition in Berlin möchte den Bau eines Flüssiggasterminals in Bremerhaven fördern. Würde Flüssiggas tatsächlich große Marktanteile gewinnen, dann könnte das die Verhältnisse auf dem europäischen Gasmarkt gründlich durcheinanderbringen. Statt langfristiger Lieferverträge und Preise, wie sie heute am Gasmarkt gang und gäbe sind, könnte ein Spotmarkt, wie bei Erdöl, künftig den Gaspreis bestimmen. Ein anderer Weg, dem Gas aus den russischen Röhren mit anderem Röhrengas Konkurrenz zu machen. Dieser Überzeugung ist zumindest Friedemann Müller, der an der Karte beschreibt, welche Route eine solche Pipeline nehmen sollte. So, wenn wir eine Pipeline hätten hier vom südkaspischen Raum und turkmenisches, iranisches, aserbaidschanisches Gas bündeln könnten und dann durch die ganze Türkei von Ost nach West in die Region Istanbul, die selbst ein großer Nachfragemarkt ist, weiter nach Bulgarien und von dort zum zentraleuropäischen Netz. Wenn wir diese Pipeline bauen könnten, hätten wir verschiedene Ziele gleichzeitig erfüllt. Unter anderem, dass der südosteuropäische Raum an das sehr verästelte zentraleuropäische oder gesamteuropäische Netz angebunden wird. Wir hätten auch den Vorteil, dass die Türkei, die selbst ein wachsender Konsument ist, derzeit noch fast zu 100% aus Russland versorgt wird, in Zukunft seine Versorgung diversifizieren kann und aus diesem südkaspischen Raum ebenfalls Erdgas bekommen kann. Mit einer solchen Pipeline ließen sich die großen Gasvorräte in Iran und am Golf direkt anzapfen. Eine Region, die bislang kaum Erdgas exportiert, aber über gewaltige Vorräte verfügt. Zusammen mit den Reserven aus dem Kaspischen Becken liegt dort weit mehr Erdgas als in Russland. Politisch ist ein solches Projekt heute kaum vorstellbar. Niemand weiß, wie sich die politischen Verhältnisse im Iran entwickeln. Langfristig ist es aber die richtige Strategie, die Energieversorgung dadurch sicherer zu machen, indem man sie auf mehrere Schultern verteilt. Das war Hintergrundpolitik. Heute der globale Kampf um Ressourcen, Energiepolitik auf dem Prüfstand. Eine Sendung von Matthias Rumpf, Redaktion Bernd Kalina. Morgen im Hintergrundpolitik, faszinierend und befremdlich, der Jemen, das unbekannte Arabien. Deutschlandfunk. Programmtipp. Das Jahr begann mit Tsunami. Auch in Berlin brechen alle Dämme. Mein Name ist Horst Köhler. Ich habe den Deutschen Bundestag aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss weg. Jeder denkt doch nur noch an seinen eigenen kleinen Scheiß. Ich bin Spitzenpolitikerin. Große Koalition. Ein Spiel für Volksparteien ab 34. Ich würde den Politikern raten, gar nicht in die Wirtschaft zu gehen. Höchstens in die Gastwirtschaft. Das war's. War's das? Das Kabarett zum Jahreswechsel. Querköpfe. Heute Abend um 21.05 Uhr. Ich wähle die Merkel, weil es fürs Kabarett das Beste ist. Deutschlandfunk.